Du denkst jetzt vielleicht, dass die Jäger und Sammler wegen dieser ständigen Überraschungen ganz schön ängstliche Typen gewesen sein müssen. Doch das waren sie nicht. Sie waren sogar ziemlich locker und entspannt. Überleg mal, was dir so alles Angst macht. Wahrscheinlich nur selten etwas, das gerade im Moment passiert. Oder? Viel öfter sind es zukünftige Ereignisse, die dir Kopfzerbrechen bereiten. Stimmt's? Zum Beispiel die Mathearbeit morgen oder der Zahnarzttermin nächste Woche. Würdest du dich nur auf das konzentrieren, was jetzt gerade passiert, und alles andere ausblenden, du hättest wahrscheinlich sehr viel weniger Sorgen. Die Bauern dagegen waren viel ängstlicher als die Jäger und Sammler. Sie hatten auch keine andere Wahl. Da sie nie nur das aßen, was sie am selben Tag geerntet hatten, mussten sie sich ständig über den nächsten Monat oder das kommende Jahr den Kopf zerbrechen. »Wenn ihr Brot essen wollt«, erklärten sie ihren Kindern, »dann könnt ihr nicht einfach in den Wald gehen und darauf hoffen, einen Brotbaum zu finden. Ihr müsst einen Acker roden, ihn umpflügen, Samen säen, Unkraut jäten, dann ein paar Monate warten, das Korn ernten, es dreschen, die Spreu aussortieren, das Korn mahlen, einen Teig kneten und ihn schließlich backen. Das alles muss von langer Hand geplant werden. So wie es die Ameisen machen.« Um ihre Kinder auf so ein Leben vorzubereiten, brachten die Bauern ihnen etwas bei, das sich Bedürfnisaufschub nennt. Ein Bedürfnis stillen heißt, genau das zu machen oder zu bekommen, was du dir wünschst. Du siehst etwas zu naschen und schwupps, 2 Sekunden später lutschst du es. Du hast dein Bedürfnis nach etwas Süßem befriedigt. Bedürfnisaufschub dagegen heißt warten. Die Süßigkeit bleibt eine Weile, wo sie ist, auch wenn du sie dir noch so gern in den Mund stopfen würdest. Die meisten Jäger und Sammler befriedigten ihre Bedürfnisse lieber gleich, statt damit zu warten. Wenn du durch die Savanne liefst und einen Feigenbaum sahst, konntest du es dir gar nicht leisten zu denken, »Och, ich stille meinen Hunger lieber morgen«, denn am nächsten Tag war der Baum garantiert leergefuttert. Dafür sorgten die Fledermäuse und Paviane. Bedürfnisaufschub war etwas für Dummköpfe. Doch das änderte sich, als die Landwirtschaft aufkam. Wenn du, statt durch die Savanne zu streifen, ein Weizenfeld besaßt, war Bedürfnisaufschub das Zauberwort. Stell dir vor, du hast als Bauer ein schlechtes Jahr. Dein Getreidespeicher ist fast leer und dein Magen knurrt. Was kannst du tun? Wenn du die letzten paar Körner aus deinem Speicher isst, hast du keine Saat mehr fürs nächste Jahr übrig. Das bedeutet den sicheren Hungertod für dich und deine Familie. Obwohl du Hunger hast, musst du also ein bisschen Getreide zurücklegen, um es später auszusäen. Nur dann wirst du, nach viel geduldiger Arbeit, im nächsten Jahr etwas zu essen haben. Bauern unterschieden sich von Jägern und Sammlern also nicht nur in ihrer Lebensweise und ihrem Speiseplan, sondern auch in ihrem Denken. Bauer zu sein hieß, in ständiger Zukunftsangst zu leben und seine Wünsche auf irgendwann später zu verschieben. Und weißt du was? Dieser Bedürfnisaufschub ist auch heute noch ein großes Thema. Er ist sogar fast das Wichtigste, was man Kindern in der Schule beibringt. Findest du manchmal, dass das, was ihr im Unterricht durchnehmt, komplett nutzlos ist? Dass es nichts mit deinem Leben, deinen Freunden und deinen Hobbys zu tun hat? Du willst eigentlich raus und Fußball spielen und musst stattdessen im Klassenraum hocken und Matheaufgaben lösen? Weißt du, warum du das musst? Weil du dazu erzogen wirst, eine Art Bauer zu werden. Du sollst lernen, hart zu arbeiten und die Erfüllung deiner Wünsche auf später zu verschieben. Weil sich deine Eltern um deine Zukunft sorgen. Sie haben Angst, dass dein Zeugnis schlecht ausfällt, wenn du Fußball spielst, statt Mathe zu lernen. Und dass du dir damit den Weg an die Uni verbaust und deshalb keinen guten Job bekommst. Und dass du dann nicht genug verdienst und du dir später, wenn du alt bist, kein gutes Seniorenheim leisten kannst. Also, setz dich jetzt an deine Matheaufgaben, um dir einen schönen Heimplatz zu sichern. Für später. Wenn du 80 bist. Haben sich die ganze Schufterei und der ständige Verzicht für die Menschen denn wenigstens ausgezahlt? Wir wissen es nicht. Aber der Weizen und die anderen Pflanzen, die seit der landwirtschaftlichen Revolution angebaut werden, die haben ganz sicher profitiert.